Ja, die Wiederholung, aber egal, komm, wir machen. Zwei mal tot, ich warte machen. Ja, Stadt. Du hast so viel erlebt. Du weißt genau, worum es geht. Und das war nicht wirklich verstehen. Alle Zeichen stehen auf Rot. All die Dinge, die du fühlst, die dir keine Liebe tieren, weil man dich hier nicht versteht. Hast du viel erlebt, ausgesucht. Es war nicht mehr mal allein. Doch du bist heute auch alle aus. Mit dem war früher bereit. Du hast es wieder nicht ausgesucht. Es war nicht mehr mal allein. Doch du bist heute auch alle aus. Mit dem war früher bereit. Fuck!